Kapitel 16. Was aber die Sammlung für die Heiligen angeht, die ich in den Gemeinden in Galatien angeordnet habe, so sollt auch ihr tun. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Wenn ich aber gekommen bin, will ich die, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, damit sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Wenn es aber die Mühe lohnt, dass ich auch hinreise, sollen sie mit mir reisen. Ich will aber zu euch kommen, sobald ich durch Mazedonien gezogen bin, denn durch Mazedonien werde ich nur durchreisen. Bei euch aber werde ich, wenn möglich, eine Weile bleiben oder auch den Winter zubringen, damit ihr mich dann dahin geleitet, wohin ich ziehen werde. Ich will euch jetzt nicht nur sehen, wenn ich durchreise, denn ich hoffe, ich werde einige Zeit bei euch bleiben, wenn es der Herr zulässt. Ich werde aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten, denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Aber auch viele Widersacher sind da. Wenn Timotheus kommt, so sieht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er treibt auch das Werk des Herrn wie ich, dass ihn nur nicht jemand verachte. Geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich warte auf ihn mit den Brüdern. Von Apollos, dem Bruder, aber sollt ihr wissen, dass ich ihn oft ermahnt habe, mit den Brüdern zu euch zu kommen, aber es war durchaus nicht sein Wille, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass sie die Erstlinge in Achaia sind und haben sich selbst bereitgestellt zum Dienst für die Heiligen. Ordnet auch ihr euch solchen unter und allen, die mitarbeiten und sich mühen. Ich freue mich über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn sie haben mir euch, die ihr nicht hier sein könnt, ersetzt. Sie haben meinen und euren Geist erquickt. Erkennt solche Leute an. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asien. Es grüßen euch vielmals in dem Herrn Aquila und Prisca samt der Gemeinde in ihrem Hause. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Hier mein des Paulus eigenhändiger Gruß. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus.